Deutschlandfunk. Das Feature. Es wird immer in der Literatur behauptet, dass es Höhepunkte gäbe im Leben. Wenn es das gibt, dann war Bagdad ein wirklicher Höhepunkt. Wir waren an der Universität 1, 2, 3, 4, 4 oder 5 Lektoren. Wir wechselten uns ab, gab Schichtunterricht. Und der fing um 18 Uhr, glaube ich, fing der an. Jedenfalls war es stockdunkel, wenn wir fertig waren. Und das Taxi stand draußen. Und das war so ein ganz großer amerikanischer Schlitten mit so riesen Heckflossen und sonst viel Silber. Da hinten sitzen und jetzt die 11 Kilometer bis zur Abu Nawas, das ist der Name eines Dichters. Diese 11 Kilometer, das waren Hochzeiten. Da habe ich mich, wie soll ich das sagen, identifiziert mit der Zeit. Wir waren naiv. Wir wussten nicht, wie gefährlich das Leben sein kann. Wir sind dort rumgeströmert. Und das hat dem Großen, meinem Ersten, so gut gefallen. Ich hatte einen 5-Jahres-Vertrag mit der Universität Bagdad. Nach einem Jahr sind wir rausgeschmissen worden, weil die Regierung gewechselt hatte, in einem Putsch. Die schmissen alles raus, was Ost gewesen war. Die hatten also die linke Hand geöffnet. Brenzlig, lebensgefährlich brenzlig war die Zeit des Putsches. Wir hatten eine Wohnung im 6. Stockwerk eines Mietshauses. Das war eine Woche lang lebensgefährlich. Ja. Vor allem die Kinder, die waren immer weg. Wo waren sie? Auf dem Dach? Ja, aber da oben, da zwitscherten die Schüsse durch. Die Baath-Partei, die sie als sozialistische, islamische Partei ausgegeben hatte und einen blutigen Sturz von Abdülkerim Kassim, einem ehemaligen Luftwaffenoffizier. Ja, peng, der Anlauf war zu lang. Ich hab den Faden weg. Was ist denn los? Brauchst du Hilfe? Nachtfehl. Eine Zimmerreise. Von Paula Schneider. Ich hatte Blutverlust und war sehr müde. Ich schlief ein und wurde wach, als es dunkel wurde. Ich war ziemlich sehr verwundet, also da wäre doch Peng die Lösung gewesen für sie. Nacht. Egal wo. Immer wieder Nacht. Ich war einen Tag in kanadischer Kriegsgefangenschaft. Ist nur einer mitgekommen, ein Fallschirmjäger. Da blickte sich um, guckte mich an, trat mich in die Rippen. Der dritte. Und als ich nicht aufstehen konnte, ließ er mich liegen. Das war meine Gefangenschaft. Kanadische Gefangenenstunden im Taschenlampenlicht. In Holland, oder? Musst du sagen. Ich bin der nächsten Nacht wiedergekommen. Und kam an eine Wildhüterhütte. Und da drin brannte Licht. Das sah ich durch die schlecht schließenden Tür. Da war keiner mehr drin, sonst wäre ich nicht reingegangen. Habe ich Zigaretten gefunden, Wild Wood Bee, wilde Waldbiene und Gummistiefel. Naja, und eine Pistole. Um großen Chaos zu sehen, langt das Funzellicht. Ob beim Putsch in Bagdad 63 oder zwei Jahrzehnte vorher. Ja, und in den Kriegslazaretten, dass ich zuerst gewankt war, da waren sie sehr fürsorglich. Komm her, Kamerad, hier ist ein Bett. Komm, wir helfen dir. Sie haben mich beklaut. Ich wachte auf meine gelben Gummistiefel, auf die ich so stolz war. Ja, die waren weg. Und dämmerungsfiese Vögel siehst du auch immer wieder. Dachstelzen, Minenleger, Besservergesser. Mein Vater, der, naja, jedenfalls ist er 1914 gemustert worden, also zu Kriegsbeginn. Und zwar von dem Portier des größten Hotels von Eisenach. Feldwebel und streng und gemein. Wie heißt du? Was bist du? Ich bin Lehramtsanwärter oder irgend sowas. Ein dummes Sau bist du. Was bist du? Wiederhol das. Eine dumme Sau bist du, hat mein Vater wiederholt. Nicht zum Entzücken dieses Mannes. Das gibt's doch nicht. Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Wind singt gern in deiner Fensterecke. Schlaf, Jungchen, schlaf. Dein Vater ist Soldat. War doch Schullehrer vorher auch, sogar für dich, du dünner Bauch. Schlaf, Soldatchen, schlaf. Am 6. Juni 1944 waren die alliierten Truppen in Frankreich gelandet. Und wir wurden an die Front geschickt, als Fallschirmpanzergrenadier benannt. Ich habe nie einen deutschen Fallschirm in Aktion gesehen. Und Panzer habe ich in meinen Kriegserlebnissen 2 Stück gesehen vor Kasterlee in Holland, am Albertkanal. Dort bin ich verwundet worden im September. War Waldkampf und ich habe eben Granatsplitter ins Gesicht bekommen, ein Auge blind geschlagen. Auge um Auge, mitten im Wald. Zack, eins raus. Ich bin dadurch am Leben geblieben, weil ich nicht mehr an die Front gekommen bin im September. Einäugig, grün hinter den Ohren und verdammt noch mal mehr Glück als andere neben dir. Ich hatte einen Bruder, 5 Jahre älter als ich und ist als Leutnant der Reserve 1944. Ganz kurz bevor ich in kanadische Kriegsgefangenschaft war. Den einen Tag ist er gefallen an der Ostfront unter merkwürdigen Umständen. Gerade an dem Tag, als er ankam, hatte er sich beim Koppeln einer Beiwagenmaschine die Hand gequetscht und hatte einen riesen weißen Verband und kriegte die Mitteilung, dass er in der Nacht ein Aufklärungskommando führen sollte und eine Zunge einbringen sollte, das eine Übersetzung aus dem Russischen, einen Gefangenen machen. Einen Gefangenen, der Aussagen machen musste. Bring eine Zunge heim, Bruder. Und orientieren musste er sich über die Zusammenhänge, die an dem Frontabschnitt waren, eben selbst. Und er ist auf eine Mine getreten, wahrscheinlich auf eine deutsche. Zack, weg. Der war ein gut aussehender Junge und der war erotisch sehr aktiv, ganz anders als ich vielleicht. 38 hat er Abitur gemacht und wurde im selben Jahr eingezogen und dann bis zu seinem Tod war eben in Uniform. Wenn er mal auf Urlaub heimkam, in Mantel und Winterdress, ging er sofort zum Klavier im Stehen und fing an zu klimpern. Er konnte sehr gut schreiben, also bis auf das eine Gedicht, das er geschrieben hatte, als er 12 war. T. tiefe, dunkle, schwarze Nacht. Ein Reiter kommt dahergejagt, das Braunhemd zerfetzt, das Gesicht ganz blutig. So reitet er hin, todesmutig. Wir haben nach ihm den ersten Sohn, den wir hatten, in unserer Ehe genannt. Er war auch musisch sehr engagiert. Er zog durch die Lande mit solchen Lautsprechern und furchtbaren Verstärkern. Er war in der Schule nicht so frech wie ich, aber es hat gelangt. Gelangt, ja. Für was? Ein bisschen fliegen, wie mein namensvetter Onkel. Bisschen Mucke spielen, bisschen wie er Groupies heizen. Verzocken ein bisschen und Prost. Ich wäre jungfräulich gestorben, wenn hier diese Granate, die mein Gesicht getroffen hat, mehr, ein bisschen mehr Druck gehabt hätte, dass es mit ins Gehirn geschlagen hätte. Ich hatte sogar Urlaub, 6 Tage vom Militär aus, weil mein Bruder gefallen war und ich sollte eben die Eltern trösten vielleicht oder so etwas. Habe mich die 6 Tage rumgetrieben, aber keinen Partner gefunden, also keinen Sexualpartner. War ziemlich drängend. Naja, ich war 18 Jahre alt gerade. Und die Lächerlichkeit des Aufzugs, langer Offiziersmantel und hier ein Dolch hängend, die ging uns nicht auf. Eines Tages fuhr ein amerikanischer Jeep, wir waren doch amerikanische Zone, durch die Straße und da wurde ausgerufen, dass sich alle in dem und dem Alter, wo sie wehrtätig sein konnten, zu melden hätten an dem und dem Tag. Und da stand ein in amerikanischer Uniform gehüllter Jüngling. Dem übergab ich meine Papiere, die ich gefälscht hatte. Er gab sie mir zurück und machte es so. So, hau ab. Zur gleichen Zeit hatte ich Angst, dass er nach mir schießt, wenn ich hier wieder rausgehe. Er hat nicht geschossen. Ich habe die Straße gewonnen und bekam Lebensmittelkarten bei Frau Sett. Die hatte das in der Nazi-Zeit gemacht und machte das weiter. Ich bekam auch von dort einen Ausweis. Naja, für mich war die Sache erledigt. Und ich ging auf Arbeitssuche, weil ich von der Penne geworfen worden war. Ich war ein böser Bube. Amis sind nicht mehr lange im Thüringer Wald. Nachkriegsjahre wie Katapulte. Schon bald sitzt der Klassenclown selber vorn, versucht anderen was beizubringen. Ringsum einen hauten die Leute ab. Ganz öffentlich mit großen Rucksäcken und Koffern, Pappkoffern und Führer, die da über die Grenze brachten, die Leute. Und die Sowjets guckten zu. Wie sie hätten dort erschießen können. Natürlich. Dann auch Berufsschuldirektor. Hochzeit, Kinder und weiter. Die Lehrer sollten sich melden für den afroasiatischen Einsatz. Einer hat sich gemeldet, bei uns im Kreis. Das war ich. Naja, da war ich am Hertha-Institut. Das Institut in einer Straße, die frisch umbenannt ist, nach einem eben erst erschossenen Freiheitskämpfer. Lumumba. Wer rein will, muss an seinem Bronzekopf vorbei. Und an der Direktorin. Da stand die Frau Harich unten und da sagte sie, haben Sie Geld mit? Ja, habe ich gesagt. Ich habe für die Heimfahrt 12 Mark. Geben Sie mir Ihr Geld. Hier oben sitzen ghanesische Studenten, die nicht gefrühstückt haben. Niemand hat sich danach erkundigt. Die DDR wird geschädigt durch solches Verhalten. Geben Sie Ihr Portemonnaie gefälligst her. Vorstudienanstalt für ausländische Studierende. Institut der Freundschaft. Noch nicht mal einen Stuhl hatte ich. Deutsch als Fremdsprache war eine neue Grammatik. Keiner hat danach gefragt. Kein Mensch hat nach den Fremdsprachenkenntnissen gefragt. Förderung deutscher Sprachkenntnisse im Ausland. Befreite Kolonialländer werden mit Hilfe beworfen wie mit angespitzten Bonbons. Wer wirft weiter? West? Ost? Es war ein ganz großer Unterschied in einer DDR-Schulstunde denselben Stoff zu behandeln wie in einer Ausländerklasse. Unsere Schüler waren vordergründig progressiv. Die kamen im Blauhemd zum Unterricht und sie sangen dem Morgenrot entgegen. Ihr Mathelehrer hieß Morgenrot. Jedenfalls waren sie eigentlich immer darauf aus, zu gefallen. Es war kein angenehmes Arbeiten. Also raus ins Kampfgebiet der Liga der Völkerfreundschaft. Einer ohne Westverwandtschaft darf dafür auch die frisch gebaute Mauer überfliegen. Vor den Studenten brauchte man keinerlei Zurückhaltung zu üben. Vor den ghanesischen oder ghanaischen, bis die westdeutsche Botschaft kam und unsere Bücher verboten hat, weil sie sozialistisches Wortgut vermittelte. Daraufhin hat die DDR-Regierung die westdeutschen Materialien rausgeschmissen, weil die eine Karte Deutschlands in den Grenzen von 1937 enthielten. Also darüber ging der Unterricht flöten. Extra viel improvisieren, vorbereiten, in die Maschine hacken, unter tropischer Sonne. Das war eine heidene Arbeit. Ich habe das dann später benutzt in Polen und habe daraus ein Lehrbuch gemacht. Für weit Fortgeschrittene. Fortgeschritten waren irgendwann auch wir, deine Familie. Und du? Voll in Mission? Zimmermann, der Mensch, den ich an einem Abend vom Flugplatz holen musste. Er war promovierter Anglist, wusste aber gar nichts vom Ausland. Er hatte also Schiss, Englisch zu sprechen. Er war sehr klug, aber er sah nicht aus. War klein und dick und ein Whisky-Säufer. Und dann sagte einer, du hast keine Freundin, du bist allein, wir schreiben jetzt eine Flaschenpost. Und da haben sie geschrieben, fetter Scheich aus der DDR, interessiert an Gold und Briefmarken, sucht Partnerin. Ein halbes Jahr später kriegt Peter Zimmermann einen Brief von einer Isolde. Die heiraten, die haben ein Kind zusammen. Nach 19 Jahren lassen sie sich scheiden. Also alles, was ich so erlebt habe, das versinkt und ist gleichmäßig dabei. Aber dann sind so einzelne Geschichten da. Ich habe die Eigenheit, die Josef Goebbels verächtlich genannt hat. Peng, weg ist es. Schade. Sind wir alle nur Flaschenpost, hm? In der Biersuppe des Lebens? 3 Jahre später kam ich heim aus Ghana. Als wir wieder da waren, da riefen uns Menschen, die wir kaum kannten, immer auf der Straße nach. Sie sind ja wiedergekommen, sind Sie denn verrückt? Sie waren doch draußen mit beiden Kindern. Das war ein Stadtrat, der das mir über die Straße zurief, was mir nicht so gut gefiel. Und der Unterricht machte auch keinen Spaß. Also die lernen nur das, was man ihnen vorgelernt hat. Also wirklich so wie eine Formel, die man anwenden lernt, so wurden auch die literarischen und historischen Zeitläufe beurteilt und dargestellt. Ja. Zeit läuft. Weiter, weiter. In der DDR, das war ja eine Aufholjagd nach einem kleinbürgerlichen Glück. Weiter, Wörter, Bücher, Doktor machen, fortbilden. Fort. Wir hatten ironische Beziehungen zur Wirklichkeit und wir machten uns lustig über die Dummheit der Funktionäre und arbeiteten für sie. Ich bin in Holland verwundet worden, war gerade 18. Aber ich habe in Holland Auschwitz verteidigt. Ist doch klar. Es hätte Auschwitz nicht geben müssen, wenn es nicht uns alle gegeben hätte. 1 Million Leute, die nichts mit Auschwitz zu tun haben wollten. Und die trotzdem das Gewehr nicht weggeschmissen haben. Weil es nicht möglich war. Im Grunde genommen war das alles eins. Naja, es kam die Wende und alle waren wohlauf im Sinne, DDR abzuurteilen und eben das neue Leben zu genießen oder zu erleiden. Ihr beide, frische Rentner und zusammen. Vor allem wir als Ehepaar haben so harmonisch gelebt, aber wirklich schön. Und die war sehr, sehr hübsch. Und ich bin ein oberflächlicher Mensch, mir gefällt das. Trotz der Jahre auf verschiedenen Kontinenten. Mir ist aufgefallen in meinem langen Berufsleben, dass anfällig war gegenüber hübschen Frauen, sage ich gern. Und zwar aus der Berufssphäre. Das hat sich ergeben. Ich habe mir Mühe gegeben, das dem nicht zu verfallen. Ich erinnere mich an das Letzte, was ich in der Hinsicht erlebt habe. Das war, dass ich mit Anne, die ich sehr geliebt habe, meine Frau, nebeneinander kniete und wir haben Unkraut gezupft. Die schönste Arbeit immer. Und da habe ich folgenden Satz gesagt. Du, bei uns ist eine Mitarbeiterin, die schmeißt sich ran an mich. Da hat sie, ohne den Kopf zu heben, gesagt, lass mich in Ruhe damit. Ich will das nicht wissen. Es war ganz einfach schlimm. Ich hab mich geschämt. Das hat mir Anne jetzt vor ein paar Tagen vorgeworfen. Du hattest immer eine Freundin. Das stimmt. Vorgeworfen. Jetzt, vor ein paar Tagen. Ich war überzeugt davon, dass Anne keine Beziehung hat, keine Geschlechtsbeziehung hat. Bis auf einmal. Da erzählte sie mit Anteilnahme, dass sie mit dem Ferienkurs der Wilhelm Pieck-Schule, dass sie an die Ostsee fuhren und herrliche Tage dort hatten. Wir haben getanzt bis früh, sagt sie. Dann lachte sie unbändig und rief immer aus Versehen. Das hat mir zu denken gegeben. Ich war nicht gewillt, das als normal anzusehen. Das ist auch Liebe. So, Kaffee, auch mit oder ohne Zucker? Zwei Zucker, bitte. Sie kriegen zwei Zucker, ja. Ich stelle sie erstmal auf den Tisch, damit sie ihren Kaffee trinken können, ne? Jawohl, ja. Das war für mich eine Art, es klingt blöd, aber es war eine Art Freibrief. So, alles klar. Ich habe das bitter bereut. Ja. Also mich hat es sehr getroffen. Das war wie ein Gottesgericht. Das ist alles Quatsch, weiß ich. Aber es war mir so. Mit Studiosus im Urlaub, da wo eine Stadt Drama heißt und die Tragödie erfunden wurde. Ich hatte mir am Tag vorher einen Stachelrocken in den Fuß gestoßen mit über 20 abgebrochenen Stacheln. Da waren zwei, die trugen meine Frau so auf verschränkten Händen. Ich dachte nicht, laus da auf. Ich bin rausgestürzt. Und die sagten, sie ist auf losem Kies nach vorne gerutscht. Keine steile, sondern vollkommen ebene Fläche. 3 Wochen später ist sie operiert worden. Das war durch die Reise, war das alles entzündet und geschwollen. Und sie hatte noch einen Gips. Und an einem Sonntag im Juli, an dem sehr schönes Wetter war, saß sie im Garten, Fuß hoch. Und viele kamen vorbei, die uns kannten und die grüßten rüber und riefen, wie geht's und so. Es war ein harmonischer Sommerabend. Bis um 10. Um 10 ist sie gestorben. In einer Dreiviertelstunde war sie weg. Es war für mich unfassbar. So ein Atem. Und als die Leute von der dringenden medizinischen, die ich nun endlich angerufen habe, als die reinkamen, da hat der diensthabende Arzt gesagt, er hat gewusst, was es war, dass es ein Brocken in der Lunge war, der nicht reingehörte. Nee, sicher nicht. Embolie gehört da nicht rein. Also Ende. Und ein neuer Akt für Überleber wie dich. Die Uhr kam zur Beerdigung mit Verspätung. Sie kam direkt aus Kassel oder aus ihrem Nest. Nach der Trauerfeier sind wir essen gegangen in den Schwan. Und da kam sie an mir vorbei und sagte, ich komme heute Nachmittag zu dir. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Ich will allein sein. Diese Position habe ich ein Vierteljahr aufrechterhalten. Ich will allein sein. Das Ganze war ja Ende einer Bildungsreise, die ich veranlasst hatte. Hattet ihr nicht genug von der Welt gesehen? Brauchtet auch noch Bildung in Kassandraland? Ach, und irgendwie fing das neue Drama wohl schon früher an. Viel früher. Das mit der U. Sie kam trotz der Mauer dann ziemlich regelmäßig, weil sie da entfernte Verwandte oder vielleicht auch nur Familienfreundschaften nutzte. Dort habe ich sie kennengelernt, in der Dachkammer des Hauses, in dem wir wohnten. Da hat sie mir später erzählt, ich hätte eine Flasche Wein in der einen Hand, in der anderen die Gläser hochgetragen und hätte gesagt, wir müssen nun endlich da jetzt du sagen und so weiter. Diesen üblichen Kladderadatsch. Ich weiß es gar nicht. Ich mag das eigentlich auch gar nicht. So, das Du kommt mir nicht so schnell von den Lippen, wie das die Partei zum Beispiel geregelt hatte. Obwohl, das ist ganz widersprüchlich, Engels und Marx haben auf dem Sie-Stand ihren Austausch betrieben. Und das halte ich für weitaus produktiver als das andere. Ja, die ist zurückgefahren und hat von mir einen Brief bekommen. Wahrscheinlich war der nett. Ich weiß, ich bin darauf eingegangen, dass die Westler immer so eine Art Revoluzertum von uns verlangten. Und dass ich Gemach, das berühmte Gemach, also vorsichtig müsste ihr sein mit diesen Versuchen, näher ranzukommen an die DDR. Ja. Immer mal bei euch rumgegeistert ist sie. Bisschen ruppig, bisschen düster, ohne groß zu reden, vor der Wende und danach. Bei euch beiden alten Lehrern. Die Anne, die hat natürlich auch mit Uhr zusammen sind die in die Bären gegangen. Also so ganz private Hobbys. Und sie war gut bekannt mit. Nee, ist falsch. Ist falsch. Sie hatte ja keinen eigenen Verdienst. Und wir waren das überhaupt nicht gewöhnt. Also, dass eine Frau einen Beruf hatte, war selbstverständlich. Das war ein Schulbeispiel für die Nichtentwicklung, Nichtgleichheit in der Entwicklung von Mann und Frau. Da war plötzlich richtig Nacht. Das heimelige Hass-Liebe-Land fehlt. Geliebte Frau ist erstickt. Und noch jemand dämmert von dannen. Ein verplanter Säufer mit dem Namen deines toten Bruders. Und du? Klar. Einsam. Tut mir leid, Pa. Ja. Also, ich bin sehr anfällig gegenüber Freundlichkeit, Ehrlichkeit. Also so die Grundtugenden, die oft als selbstverständlich vorausgesetzt werden, um es zu sein. Ja, also wie war das? Wenn man sie auf der Straße sieht, würde man nicht annehmen, wie hübsch sie ist, wenn sie nichts anhat. Und man würde die Stirn runzeln, wenn man mein Alter erführe. Rüde, aber nicht prüde. Deine Worte, damals, über U. Sicher. Sie ist sehr klug, aber damals war ich klüger als sie. Das klingt nicht gut, sehr falsch. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind wir ein Jahr lang mit ihrem züchtigen Bett in der elterlichen Wohnung und am Tag und die halbe Nacht bei mir zusammen gewesen. 8 Jahre nach dem Tod der ersten, zweite Ehe, zum Jahrtausendanfang, aber ohne Wunderkerzenharmonie. Und ist ganz anders als ich. Sie flucht wie ein Cowboy. Sag doch deinen Satz. Es ist kein Heldenstück, mein Leben. Naja, es sind Anekdötchen. Anekdotenpudding. Nichts weiter übrig. Oder doch? Ein blinder Passagier, der genau in diesen Nächten mit einsteigt, der die Hand schüttelt und bleibt, wie im Horrorfilm. Ich kann machen, was ich will. Das Ganze ist eine Fortsetzung. Gehabten Traums. Das verliert sich. Kannst du die Stimmen unterscheiden? Ist es unsausen? Wer? U? An? Ich vielleicht? Draußen? Drinnen? Regnet es? Er ist doch da, oder? Tritt auf die Brust. Drückt dir die Kehle zu. Hier in der ersten Etage. Klang wie sie. Zweimal war bisher die Polizei in der Wohnung von ihr bestellt. Ich meine nicht die U. Hallo, alles in Ordnung hier? Ja, als ich hier reintrat an einem Sonntag vor 2 Jahren, da wurde ich von der Heimleitung mit Freude begrüßt. Es war anrührend. Alle waren im großen Raum und schwatzten durcheinander. Und da rief von der anderen Seite her des Tisches, ich bringe die Wäsche gleich, wenn er gekackt hat. Ich bin empfindlich auf Wörter. Und ich hatte vorher um Diskretion gebeten. Aber das ist allgemein hier spürbar, dass die Ausbildung fehlt. Also sie sagt, müssen Sie Bibi haben Sie denn schon gekauft? Das eine ist Kleinkinder, Wortschatz. Und das andere, das ist, naja, übrigens, mein Beruf ist Sprachwissenschaftler. Es gibt eine Zwischenstufe, das sind die Betreuerkräfte. Da ist es bei manchen ganz offen, dass sie parteiisch sind. Sie schnauzen die Patienten an und säuseln mit anderen. Einer hat wohl in meinen Akten gelesen, dass ich promoviert bin. Und die sagt manchmal so mit Promotionsangabe und manchmal so ohne. Und ich habe sie gebeten, sie möchte doch meinen Namen nennen, das genügt. Das schreiende Gelächter, das darauf erfolgte, das ist ja typisch für abnehmende Vernunft. Ich meine, dass die armen Leute nichts dazu können, das sei vorausgesetzt. Ich habe den Vogel, dass ich normgerecht sprechen will. Ich werde noch klapsig mit meiner Beobachtung der Sprache. Ich bin froh, dass ich wenigstens das an meine Kinder weitergeben kann. Das heißt, einer ist ja tot. Du hast recht. Du hast verdammt recht. Wer hat hier recht? Ein Toter? Oder mein Bruder, der jeden Tag in deiner Mönchszelle steht und auf Teufel komm raus versucht, Flurzusammenstöße zu vermeiden? Mit deiner U. Das ist wirklich schade. Wir passen nämlich in einigen Beziehungen gut zusammen. Wir können uns über Filme und über Bücher und über Geschehnisse viel besser verständigen als jetzt mit meinen Leuten, die hier sind. Ich habe Anfälle, Rückfälle, würde ich gerne sagen, wo sie mir sehr fehlt. Und ich habe andere Zeiten, wo ich zornig bin, wenn ich an sie denke. Aber ich glaube nicht, dass das altersspezifisch ist. Das ist sicher normal, wenn sich zwei Leute trennen. Ich erlebe mein Alter als schwierig. Ich habe nach wie vor Sexualität als Mittelpunkt meiner Ansichten. Das klingt brutal. Aber ich war vorher nicht brutal, bin jetzt nicht brutal. Ich habe hier keine Frau berührt. Ich bin 2,5 Jahre hier oder 2 Jahre hier. Ich habe keine Frau berührt. Es ist nicht so ein unabdingbares Wünschen. Siehst aus, als würde dir was fehlen. Stunden, Tage, Nächte. Sogar Fehler. Ich stelle mir vor, dass der Richter zu mir sagt, nun nehmen Sie mal Stellung dazu, weshalb wollen Sie sich denn trennen von Ihrer Frau? Und dann werde ich sagen, weil sie mich bescheißt. Ja, schon wieder ein 2-Silben-Wort. Das ist einmal freundlich sein und singen und mich gewinnen wollen. Und das ist zum anderen eine unglaubliche Härte und Befangenheit auch in der Rede. Leck mich am Arsch ist das Mindeste, was dazu gehört. Ich fahre jedes Jahr, seit 5 Jahren ist das allerdings erst, einmal zu einer Großkur. Ich kann nur mit Begleitpersonen fahren. Und da ist sie mitgekommen, hat aber jedes Mal die Gelegenheit benutzt. Ich habe Anwendungen, da bin ich nicht zu sprechen. Oder ich habe einen schweren Vormittag gehabt, dann muss ich mal schlafen. Sie hat jede Gelegenheit wahrgenommen, um Verhältnis herzustellen. Und ich stand daneben wie eine Dame. Ich muss sagen, das beleidigt mich. Seitdem das mit den Halluzinationen im Schwange ist, möchte sie alles auch darauf schieben und mich sozusagen für verrückt erklären. Das hängt mit dieser Vorsorge, Betreuung, auch Ausführung zusammen. Das habe ich unterschrieben. Wann waren nun die guten Zeiten? Wenn sie nur vom Gelde spricht, habe ich keinen Anlass, mein Testament zu ändern. In guten Zeiten hingst du noch nicht im Rollstuhl, musstest nicht gewaschen werden, nicht betteln, dass eine dir Buch und Lupe gibt, oben vom Regal. Das Leben ist eben so. beschissen. Das Schlimmste war, und das habe ich als eine Art Erpressung sehr drohend empfunden, dass sie mir meine Tabletten nicht mehr machte. Das heißt, sie hat sie jedes Mal noch in der Nacht, bis nachts 22:30 oder 23:30, hier, deine Tabletten für morgen, ein Röhrchen. Am nächsten Abend wieder dasselbe Schauspiel. Nee. Ich habe mich derart erregt. Ich muss sehr viele Tabletten nehmen. Und manche eben auch gevierteilt oder halbiert. Wofür brauchst du diese ganzen Pillen? Aufgewacht? Erschrocken? Sind Sie Soldat? Jawohl. Ich werde Sie melden. Ja? Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte bloß sagen, der Kaffee, oder möchten Sie den Kaffee auf Ihrem Zimmer trinken? Ja. Auf dem Zimmer trinken? Hm, bitte. Möchten Sie einen Pfannkuchen dazu? Den sehe ich nicht. Wieso sehe ich den nicht? Wie er sich mühsam reckt, dein Kopf, wird mich noch weniger sehen als den Kuchen. Das zusammen mit Parkinson ist eine schlimme Mischung. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo das anfängt und endet. Das sind immer schlimme Elemente. Der Parkinson mit seiner rabiaten Faust, dein aufdringlicher Dauergast. Wenn er die Pillenopfergaben nicht gleich kriegt, wütet er, drückt auf Stopp, auf schnell gefrieren, kneift die Luftwege zu. Da muss ich dir was gestehen. Ich habe über, nicht regelbar für mich, wie ein Anfall, Humor, Tremor. Manchmal geht es die halbe Nacht. Da ist es sehr störend. Keine Lage, in der ich es abstellen kann. Liebe im Alter. Ich glaube nicht, dass Liebe im Alter nachlässt. Ich lebe doch jetzt getrennt von meiner Frau. Sie lebt in der Wohnung weiter und ich lebe im Heim. Sie verflucht mich. Alles dreht sich ums Geld. Ich fühle mich schuldig. Ich glaube, das ist ziemlich einmalig. Doofheit. Ich habe meiner Rechtsanwältin gesagt, ich wünsche keine Rache. 9.000 Euro für Gericht, Anwalt, Gegenanwalt, Auflagenverstöße. Wir wären schon längst geschieden, wenn ich nicht immer einen Halt gerufen hätte. Weil ich sie liebe. Wir hatten einen Entscheidungstermin. Ich habe ihn abgeblasen, ich habe ihn umändern lassen. Ging viel Geld. Jetzt war sie an 3 Tagen hintereinander da. Vorher war sie 6 Wochen weg. Sie kommt, wann sie will. Vor allem, wenn sie Geld braucht. Wo ist die Grenze? Richtig? Falsch? Jemand da? Regt mich auf, wenn ich darüber spreche. Mein ganzes Leben. Ich stehe vor einem Scherbenhaufen. Wir sind allein? Gut. Sie ist 30 Jahre jünger als ich. Ich bin kein großer Bettheld, wenn es das Wort gäbe. Und ist sie jetzt beim Aufholen versäumter Dinge. Sie stellte mich in eine Ecke, holte sich eine Flasche Bier und Männer. Nee, sie flirtet nicht, sondern sie bummst. Ich hatte vielleicht 7 Fälle, die ich ihr vorgehalten habe. Stimmt, hat sie gesagt. Ich brauchte nichts zu erzählen, du weißt ja schon alles. Und dann hat sie es doch Punkt für Punkt recht bestätigt. Mit kleinen Korrekturen. Bist du sicher? Nein, bin ich nicht. Das ist das Schlimme. Ehe ich in einen tiefen Schlaf verfalle, da habe ich Wachträume. Dinge erscheinen mir als vollkommen selbstverständlich. Und dabei sind sie nicht existierend. Ich habe viele Tagträume, wahrscheinlich untreffend. Das zeigt, wie abhängig ich von ihr war oder bin. Aber es geht nicht. Sie probiert verschiedenste Methoden an mir aus, wie ich aufs Kreuz zu legen wäre. Und die Trachtträume, die sind so genau, dass ich eben schwören könnte, dies ist Realitätsspiegelung und das ist Tagtraum. Kann es nicht unterscheiden. Darf ich mal stören? Natürlich, Herr Blitten. Oh Gott, ich muss immer zu fressen. Langsam, ganz langsam. Alles drin? Wasser? Wer kaum sehen kann, der lauscht. Wem diesmal? Dem Herzschrittmacher? Lumumba? Dem ins Hirn greifen der Parkinson-Pillen? Schon viermal gekauft, weil ich wirklich verloren bin ohne Uhr. Ich hatte sie schon, als ich noch Lektor war. Die Studenten waren geduldig, ist das richtige Wort, haben mich nicht unterbrochen, wenn die Zeit um war, die mir gegeben ward. Jahrzehnte mehr als anderen hat er dir, wer auch immer, gegeben. Vielleicht dein Brecht. Ich habe Angst, dass ich Alzheimer kriege oder habe. Manchmal habe ich kein Wort. Ich bin 85 jetzt. Die Maschine könnte doch abgelaufen sein. Die Maschine Herz. Das gibt's ja auch, aber es sind leider die Ausnahme. Naja, vorausgesetzt, ich fehle, dann kann mir nichts mehr fehlen. So ähnlich hat es Brecht geschrieben. Aber es tröstet nicht. Das ist kalt und eigentlich unmenschlich. Ich habe in der Literatur nichts gefunden, was mich befriedigend entlässt auf solche Fragen. So. Machen Sie oben Licht, bitte. Brauchen Sie Licht, ja? Ja, für mich ist es sehr dunkel. Nur dann, Sie können es ja probieren. Aber es geht gar nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Hier draußen geht. Vor allem nach der Operation. Ich habe so ein Anästhesium. Anästhesie, Amnesie, Anästhesionen. Und zwar monatelang. Fehlerstationen. Da habe ich am Telefon gefragt. Ein kleiner Windstoß schon wirbelt genug Sand auf zum ins Kopfgetriebe rieseln. Wochen später. Liebe? Müde? Idee? Drogen? Ich habe auf die eingeredet wie auf ein kaputtes Pferd. Zum Staunen, dass Maschine Kopf überhaupt mal funktioniert. Die war gar nicht da. Das geht nahtlos. Dann auch noch dieser Parkinson. Pillen gegen ihn greifen mitten ins Hirn. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Vielleicht können sie sich vergreifen. Todesangst, Sexwahn, Nachtalb am Tag. Ich bin ganz verunsichert. Ich frage dann meinen lieben Nächsten, ob und was ich da gesagt habe. Und wie viele von ihnen antworten dir? Dachtest du echt, ich bin nach 15 Jahren wieder auferstanden? Ach, Papa, höchstens ein Nachtler bin ich. Nachtfehl. Eine Zimmerreise. Ein Feature von Paula Schneider. Ich habe die Uhr noch gern. Es sprach Stefko Hanuszewski. Ton und Technik Michael Morawitz und Thomas Widdig. Regie Fabian von Freyer. Redaktion Ulrike Bajor. Und am liebsten stelle ich mir vor, dass ich so eine Art Zirkusdirektor mit einer Knallpeitsche halte und sie hat hier ein weißes Pferdchen drauf und läuft im Kreis um mich. Ist gemein, gell? Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.